pretty baby. Wunderschön, pretty baby. Du bist jung, viel zu jung, zu weinen. Sag dein Boy auch goodbye, dann lass ihn gehen und verzeih. Nur keine Tränen, gib ihn frei, pretty baby. Weine nie, pretty baby. Tu das nie, pretty baby. Eines Tages wird für dich die Sonne scheinen. Liebe kommt, Liebe geht, seit sich die Welt uns dreht. Es ist im Leben nie zu spät, pretty baby. Glaube mir, irgendwann klopft das Glück an deine Tür und es will zu dir. Und die Welt, die vorher für dich so einsam, so leer, ist voller Zauber ringsumher, pretty baby. Du bist schön, pretty baby, wunderschön, pretty baby.